Und der Herr möchte sagen, schaut auf, mein Volk, schaut auf. Ich tue etwas in Europa, was Europa bis jetzt noch nicht gesehen hat. Schaut auf, schaut auf. Viele von euch haben nicht aufgeschaut, ihr habt hinuntergeschaut. Ihr habt auf dieselbe Ebene geschaut. Viele von euch haben auf die Umstände geschaut, haben auf das Äußerliche geschaut. Viele von meinen Kindern, sagt der Herr, die haben nur auf das geschaut, was sichtbar ist. Aber ich fange an, meinen Kindern laut zuzurufen, schaut doch auf, hebt die Augen auf. Und meine Kinder, die werden beginnen, im Geist zu sehen. Mein Volk wird beginnen, die geistlichen Realitäten realer wahrzunehmen als die natürlichen Realitäten um sie herum. Und der Herr sagt, ich habe das Schreien vieler meiner Kinder vernommen, die gar nicht gewusst haben, wonach sie geschrien haben. Und ich werde ihre Augen öffnen. Ich werde ihnen geistliches Verständnis geben, wie sie es noch nicht gehabt haben. Sie werden erkennen, wo sie keine Erkenntnis hatten. Sie werden sehen, wo sie nicht gesehen haben. Sie werden hören, wo sie nicht gehört haben. Und ich werde meinen Kindern eine Stimme geben. Der Herr sagt, ich werde meinem Volk in Europa eine Stimme geben. Mein Volk in Europa wird eine Stimme haben. Und die Stimme wird nicht die Stimme der Menschen sein. Die Stimme wird nicht die Stimme der menschlichen Weisheit sein. Es wird die himmlische Stimme sein. Ich werde meinem Volk eine Stimme geben. Aber durch die Stimme, die ich meinem Volk geben werde, wird mein König, der König Jesus, verherrlicht werden, sagt der Herr. Der Herr sagt, ihr werdet sehen, wie ich meinen Thron dort aufrichte, wo ich im Zentrum stehe. Viele von meinen Kindern haben gefleht und geschrien zu mir und gerufen. Die haben alles getan, damit sie durch mehr von meiner Gegenwart erleben können. Und der Herr sagt, da, wo meine Kinder mich ins Zentrum stellen, brauchen sie nicht mehr rufen, flehen, da wird sich meine Gegenwart manifestieren und verherrlichen. Und der Herr sagt, ich werde alles tun, damit ich wieder im Zentrum stehen kann von meinen Kindern. Und viele meiner Kinder, die werden plötzlich offene Augen haben. Und die werden sehen, dass all das, was sie für mich gebaut haben über Jahre und Jahrzehnte hinweg, keinen Wert haben. Absolut wird es wertlos sein. Es wird keinen Wert mehr für sie haben. Und wenn meine Kinder plötzlich offene Augen haben und sehen, dass es Menschenwerk ist, dann werden viele meiner Kinder zu wahrer Buße kommen. Der Herr sagt, viele meiner Leiter und Pastoren, die werden zu wahrer Umkehr und zu wahrer Buße kommen, weil sie merken, sie haben menschliches Werk gebaut und ich durfte nicht bauen. Und sie werden zu mir kommen, sie werden mich suchen und sie werden mich finden. Sie werden wiederum sich zu mir wenden und sie werden sagen, Herr, ich will nichts mehr bauen, ich will nur mehr, dass du durch mich baust. Und viele dieser Leiter, viele dieser Pastoren, die werden eine neue Begegnung haben in wahrem Zerbruch und in wahrer Buße. Weil sie merken, dass ich dabei bin, etwas zu bauen, wonach sie sich eigentlich immer gesehnt haben, aber nicht erlebt haben. Deswegen haben sie begonnen, etwas zu bauen. Und der Herr sagt, ich werde mit Liebe, mit Freundlichkeit, mit Geduld an meinen Leitern arbeiten. Ich werde immer da sein, weiterhin reden zu ihnen. Ich werde sie führen. Ich werde sie herausführen aus ihrem Gefängnis, in dem sie sitzen. Viele von denen sitzen im Gefängnis der Verdammnis, der Selbstverdammnis. Viele von denen sind zerbrochen an dem Werk, das sie selbst gebaut haben. Und der Herr sagt, ich tue etwas, was ich noch nicht in diesem Land tun konnte und in diesem Kontinent tun konnte, weil es mir meine Kinder nicht erlaubt haben. Aber jetzt erlauben mir meine Kinder, diese Dinge zu tun. Daher werde ich jetzt die Möglichkeit haben, diese herrlichen Dinge zu tun. Und das, was ausschauen wird wie etwas Neues, ist in Wirklichkeit nichts Neues. Es ist das, was ich bereits vor langer Zeit vollbracht habe am Kreuz. Und ich sehe, wie der Herr aufsteht, wie der Herr aufsteht und sein Volk anfeuert. Viele seiner Kinder sind müde geworden. Und der Herr steht auf und er feuert sie an und sagt, komm, ich trag dich. Ich trag dich. Ich gebe dir neue Kraft, dass du wieder laufen kannst. Viele meiner Kinder, sagt der Herr, die sind so müde geworden, weil sie gelaufen und gelaufen und gelaufen sind. Aber sie liefen ja nicht meinen Lauf, sie liefen ihren eigenen Lauf. Und dieser eigene Lauf hat sie so müde gemacht, dass sie müde sind und frustriert sind. Aber der Herr sagt, ich werde sie nicht verwerfen. Ich werde sie aufheben, ganz sacht und sanft. Ich werde sie zärtlich in meine Arme nehmen. Und ich werde mit ihnen laufen, bis sie wieder merken, das ist der Lauf, der für sie bestimmt ist. Und dann lasse ich sie wieder los und ich lasse sie alleine weiterlaufen. Und sie werden merken, ich in ihnen und sie in mir. So laufen wir gemeinsam diesen herrlichen Lauf, den ich für sie vorbestimmt habe. Und ich sehe, wie über ganz Europa, der ganze Kontinent, der wird voll sein von Häusern, wo kleine Lichter brennen. Überall in ganz Europa, da werden kleine Lichter brennen, die werden anfangs wie kleine Kerzen sein. Wie ganz, ganz kleine Kerzen in dunklen Orten werden sie sein. Und man sieht von außen nur ganz leicht etwas flimmern. Man sieht kaum Licht von außen. Aber der Herr sagt, ich selbst durch meinen Heiligen Geist, ich werde alle diese kleinen, flackernden und flimmernden Kerzen werde ich zusammenführen, bis die Häuser voller großer Lichter sind. Und mein Licht wird scheinen durch die Häuser Europas. Mein Licht wird scheinen, ich werde sie führen und leiten. Und ich werde meine Kinder so zusammensammeln, damit sie zusammen ein großes Licht sein werden. Und Europa wird erkennen, dass ich nicht an Europa aufgegeben hat. Und Europa wird auch erkennen, dass die Gemeinde in Europa nicht tot ist. Sie ist nicht tot, sie lebt. Und ich sehe, wie der Herr neuen Odem einhaucht seinem Volk. Wie der Herr denen, die müde sind, wieder neue Kraft gibt und neue Stärke gibt. Wie er denen, die traurig sind, wieder neue Freude zukommen lassen wird. Und ich sehe, wie viele der Kinder Gottes plötzlich auf eine übernatürliche Art und Weise durch den Heiligen Geist gelehrt werden. Dinge, die sie noch nie gesehen haben. Mein Geist wird sie finden und mein Geist wird sie lehren. Und mein Wort wird sich erfüllen über diesen Kontinent. Vater im Himmel, oh, wir danken dir. Du bist so genial. Du bist so groß. Du bist so liebevoll. Herr, nicht nur geben wir dir Erlaubnis, wir bitten dich. Wir bitten dich. Herr, wir bitten dich, dass du als der Löwe von Juda ein Brüllen ausstößt hinein in deinen Leib, dass jedes Brüllen eines Menschen übertönt. Vater, wir bitten dich, dass das Brüllen deines Sohnes, des Löwen von Juda, so laut sein wird, dass die Menschen dem Ruf des Löwen von Juda nachfolgen werden und nicht mehr Angst haben vom brüllenden Löwen, den Teufel. Vater, möge das Brüllen des Löwen Juda, deines geliebten Sohnes, so laut sein, dass die Braut sich auferhebt und ihm nachläuft und nicht mehr auferhebt und vom Teufel davonläuft. Vater, das ist unsere Sehnsucht, dass Christus wieder seinen Platz bekommt in der Gemeinde. Dass wir alle sagen können, von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in alle Ewigkeit. Amen.